D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Die Staatsanwaltschaft in Köln, die hat Anklage erhoben, und zwar gegen Fabian Thühlmann. Wenn euch das nicht sagt, Fabian Thühlmann, kein Problem, ihr kennt wahrscheinlich seine bekannteste Firma, YouPorn. Die Kölner Staatsanwaltschaft hat also den ehemaligen, muss man sagen, Chef des großen Porno-Imperiums angeklagt, zu dem unter anderem YouPorn gehört. Und er soll mit dieser seiner Unternehmensgruppe, die da er mal geleitet hat, namens Manwin, im großen Stil Steuern hinterzogen haben. Martina Schulte ist da, aus unserem Netzautorenteam. Was heißt das? Im großen Stil Steuern hinterzogen. Was genau wird ihm da vorgeworfen? Also wir wissen derzeit nur, dass es um Steuerhinterziehung geht. Zu den Hintergründen der Anklage wollen sich weder Gericht noch Staatsanwaltschaft irgendwie äußern. Stichwort Steuergeheimnis. Und auch Fabian Thühlmann selbst und sein Anwalt, die schweigen zu der Sache. Bekannt ist aber eben, hast du ja auch gerade schon gesagt, dass er bis 2013 Chef des internationalen Pornoseitenbetreibers Manwin war. Das ist so eine Holding. Und zu der gehörten unter anderem eben so bekannte Seiten wie YouPorn, Pornhub, Brothers, My Dirty Hobby. Und 2012 kam dann eben der Verdacht auf, dass es da in dieser Porno-Holding steuerlich nicht ganz sauber zugeht. Und Steuerfahnder haben dann seine Büros durchsucht. Zentrale war damals in Hamburg. Und Thühlmann wurde festgenommen und wurde dann gegen eine Kaution von mehr als 10 Millionen Euro aus der Untersuchungshaft entlassen. Und jetzt nach über 2 Jahren wurde Anklage erhoben. Also die mussten da, glaube ich, auch viel erstmal sichten. Mhm. Aber verkauft hat er inzwischen alles, der Fabian Thühlmann. Was weiß man überhaupt über den? Ich meine, der ist nicht so gerade so eine Rampensau, ne? Deswegen. Nee, der ist total öffentlichkeitsscheu, hat nur ganz wenige Interviews gegeben. Hier in Deutschland nur ein einziges, und zwar der mittlerweile eingestellten Zeitung Financial Times Deutschland. Und in diesem Interview hat Thühlmann damals auch den Verdacht der Steuerhinterziehung zurückgewiesen. Er hat gesagt, seine Porno-Holding Manwin sei, Zitat, steueroptimiert aufgebaut. Aber das jetzt als Steuerhinterziehung zu deuten, das sei nicht korrekt. Er war zum Zeitpunkt des Interviews 34, müsste also heute 36 sein. Er stammt aus Aachen und er hat dieses Imperium wirklich innerhalb weniger Jahre aufgebaut und hat eben diese Manwin Holding zum weltweit größten Anbieter für digitalen Sex aufgebaut. Und insgesamt, das hat er der Zeitung Financial Times Deutschland damals gesagt, kamen seine Seiten auf 16 Milliarden Abrufe pro Monat. Das ist eine Zahl, die schon unvorstellbar ist. 16 Milliarden. Wie hat er das überhaupt geschafft, sich dieses Imperium da aufzubauen? Ich meine, er muss ja mit ziemlich jungen Jahren damit schon angefangen haben, oder? Absolut. In einem anderen, sehr seltenen Interview von ihm, was er dem New York Magazine gegeben hat, da hat er ihm erzählt, dass er mit 17 angefangen hat zu programmieren und er sei so ein typischer Geek gewesen. Und weil er sich halt eben total gut mit Affiliate-Marketing auskannte, das ist so eine Methode, wie man im Netz mit so einer Art Schneeballsystem möglichst viel Traffic auf eine Webseite ziehen kann. Also weil er sich damit total gut auskannte, hat er halt eben bald angefangen, für Pornoseiten zu programmieren und zu arbeiten. Und er hat dann ganz schnell seine erste eigene Porno-Webseite gegründet, weil er gemerkt hat, wow, da kann man echt richtig viel Geld damit verdienen. Die hat er dann für viel Geld verkauft und hat mit dem Kapital immer wieder neue Pornofirmen im Netz aufgekauft und ist dadurch zu so einer Art Porno-Tycoon im Netz geworden. Aber wie verdient er damit Kohle? Ich meine, sowas wie YouPorn ist ja kostenfrei. Ist das dann mit Werbung oder was? Oder wie verdient er das Geld? Nee, also sein Geschäft bestand eigentlich immer aus so einem Mix aus kostenlos Portalen und kostenpflichtigen Seiten. Und er hat der Financial Times Deutschland, hat er damals erzählt, dass etwa jeder tausendste Besucher auf Bezahlinhalte zurückgreift. Ich habe ja vorhin gesagt, ne, 16 Milliarden Abfuhr, könnt ihr euch jetzt mal ausrechnen im Kopf. Es ist zwar nicht viel, nur jeder tausendste, aber da kommt natürlich bei 16 Milliarden was zusammen. Das heißt, diese kostenlos Portale sind wie so eine Art Köder. Und dieses Modell, das war so erfolgreich, dass halt viele andere Anbieter im Netz aufgeben mussten, weil der Markt halt auf einmal total überschwemmt wurde mit kostenlos Pornografie. Ne? Also Fabian Thühlmann haben wir es zu verdanken, dass es so viel Porno inzwischen kostenfrei im Netz gibt, für Umme. Im Prinzip schon, ne? Ja. Und das Fachblog Media schreibt halt hier, mit dieser Schwemme aus kostenlosen Pornoseiten habe er sich halt bei vielen in der Branche nicht besonders beliebt gemacht und er konnte dann halt viele auch noch billig einkaufen und auch noch in sein Imperium sozusagen integrieren. Ja, und dann stand eben plötzlich die Steuerfahndung vor der Tür und er hat dann halt eben im Zuge der Ermittlungen auch seine Anteile an Manwin verkauft und muss sich halt eben jetzt vor Gericht verantworten. Zumindest hat die Staatsanwaltschaft Köln jetzt Anklage gegen Fabian Thühlmann erhoben, und zwar wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung im sehr großen Stil. Genaue Details zu wie hoch und so wissen wir nicht, aber Martina Schulte hat uns Fabian Thühlmann mal vorgestellt, den ehemaligen Chef des großen Porno-Imperiums Manwin. D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?